Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag. Und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend, es wurde Morgen. Der erste Tag. Dann sprach Gott, ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte also das Gewölbe und schied Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. So geschah es. Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend, es wurde Morgen. Der zweite Tag. Dann sprach Gott, das Wasser des Himmels sammle ich an einem Ort, und das Trockene sichtbar wäre. So geschah es. Das trockene Gott nannte es Land, das Wasser nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, das Land lasse junges Grün wachsen, alle Art von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen auf der Erde Früchte mit ihren Samen darin. Und so geschah es. Das Land brachte Grüne vor, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen. Alle Arten von Bäumen, die Früchte bringen und ihren Samen da drin. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der dritte Tag. Dann sprach Gott, Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren. Sie sollen über die Erde leuchten, und so geschah es. Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheinen. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und Morgen. Der vierte Tag. Das Wasser wimmelt von Leben in die Wesen und Vögel sollen über dem Land am Himmelsgewölbe dahin fliegen. Gott schuf alle Arten von großen Seetieren und Lebewesen, von denen das Wasser nur so wimmelte, alle Arten von gefiederten Vögeln, und er sah, dass es gut war. Gott segnete ihn und sprach, seid fruchtbar und vermehren euch, bevölkert das Wasser im Meer, und die Vögel sollen auf dem Himmel im Land vermehren. Dann sprach Gott, das Land in aller Art von Lebewesen hervor, von Vieh, von Viehstieren bis zu den Tieren des Feldes, und es geschah. dann sprach Gott: Lass uns Menschen machen als unser Abbild. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde, über alle Kriechtiere und über alles. Alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles.